geklettert hier, aber gewaltig. Also so richtig. Dann hau ich dich kaputt. Was Papa sagt, das wird ihr machen, sonst ihr den Schacht. Ich hau dir sowas von auf die Fresse, du Stück Scheiße. Du kleiner Unfall bist bloß wegen dem Kindergeld hier. Okay.